Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. 16 Uhr am Nachmittag hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Wir senden ja derzeit im Zwei-Wochen-Rhythmus. Wer unsere vergangene Sendung am 3. März gehört hat, der erinnert sich oder die vielleicht an ein Interview, was wir mit Michael Schiffmann von der Free-Mumia-Bewegung geführt haben. Mumia Abu-Jamal, der gefangene Radiojournalist, der ja auch in dieser Sendung seit Jahren regelmäßig mit seinen Beiträgen vertreten ist. Da hat sich einiges getan seitdem. Er ist nachweislich an Covid erkrankt und auch an einer Herzinsuffizienz. Es gibt inzwischen erschreckende Bilder und Berichte über seinen Gesundheitszustand und es gibt auch viele Proteste und es gibt viele Problemlagen, mit denen sich Unterstützerinnen und Menschenrechtsaktivistinnen derzeit in diesem Fall auseinandersetzen, und dem will ich heute in der Sendung nochmal genauer nachgehen. Das wird heute im Wesentlichen der Inhalt unserer Sendung sein, also ein weiteres Mumia-Spezial, hatten ja schon einige im letzten Jahr, würde ich sagen, ist jetzt glaube ich das dritte, aber das erscheint mir angebracht. Und dann in der kommenden Sendung werden bestimmt auch wieder viele Beispiele von Berlins Straßen zu hören sein. Heute aber beschäftigen wir uns mit den aktuellen Ereignissen rund um Mumia Abu-Jamal. The writ of habeas corpus is the most precious gift. The writ of habeas corpus is the most precious gift that exists in this criminal justice system. The writ of habeas corpus is our individual key to that freedom. From death row, this is Mumia Abu-Jamal. We succeeded to take our last steps to freedom. So you make love and not war, you know. Let freedom ring. You know. Yeah. Freedom, freedom. Them travel by the multitude. The devil's gavel has a couple fooled. My culture's screwed, cause this world is misconstrued. Small countries exempt from food, cause leaders have different views. You choose. What mean the world to me is being free. Live and let live and just let it be. Let it be. Love, peace, and harmony. One universal family. One God, one aim, and one destiny. Oh yeah. Imagine life without a choice at all. Freedom. Giving a vote without a voice at all. Freedom. These be the problems that we face. I'm talking poverty and race, but no matter what the case, we gotta let freedom ring. Freedom. We want to see more united. Yo, I'm the first candidate to hate. Had to be on the drum to communicate. But what was to come to those who were hung? They would decapitate the tongue if you would mention the word freedom. Got people dreaming, free will meet you, Jamal. But two out of three of y'all will probably be at the mall. I'm heated with y'all, the defeated will fall, incomplete and unsolved when the word freedom's involved. Yo, my forefathers hung in trees to be free, got rid of slavery but still kept the penitentiary, and now freedom got a shotgun and shells with your name, release the hot ones and let freedom ring. I'm a old prisoner, Hollywood visitor, dance for cats segregated on wax, my color got me handy, Cap, Anderson, Andy, for the freedom they just won't hand me. My name is Mumia Abu-Jamal. A rainbow nation, at peace with itself and the world. Freedom, freedom, freedom. Is the only one. Let freedom ring. Cause there's not a lot of time. Your heart, body, soul, and your mind is so true and they've been hurting so long. That's the reason why we named this song. Freedom. Cause there's not a lot of time. That's the reason why we name this song. Freedom. That's the reason why we name this song. From death row, this is Mumia Abu-Jamal. Freedom is the only one. Now hear this. Para eliminar totalmente el racismo. We will not stop organizing. We will not stop. freedom. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Ja, einen Tag nach unserer letzten Sendung, am 4. März, wurde definitiv geklärt, medizinisch, dass Mumia Abu-Jamal an Covid-19, an Corona erkrankt ist. Er war aufgrund einer international losgetretenen Anruf- und Fax- und E-Mail-Aktion, an der sich wohl sehr viele Menschen beteiligt haben, wie aus internen Kreisen zuständiger Behörden zu hören war, jedenfalls verbreitet das so die Free Mumia-Bewegung aus Philadelphia. Nach all diesen Protesten war er in ein ziviles Krankenhaus verlegt worden für 4 Tage. Sie haben ihn dort untersucht und auch teilweise behandelt. Und es stellte sich raus, dass dann seine schlimmste Erkrankung, sofern man das überhaupt sagen kann, gar nicht Corona oder Covid-19 ist, sondern eine chronische Herzinsuffizienz. Also, dass sein Herz unrhythmisch schlägt und vor allen Dingen, dass es sehr starke Verschleimung im Brustraum mit sich bringt. Mumia Abu-Jamal ist schon in einem sehr späten Stadium dieser Krankheit. Genau lässt sich das nicht verifizieren, denn obwohl sie ihn 4 Tage im Krankenhaus hatten, hatten sie, nachdem die unmittelbaren Beschwerden sich etwas gelockert hatten, sofort wieder zurück in das Gefängnis SCI Maha neu verlegt. Dort zwar in die Krankenstation und nicht zurück in seine Zelle, aber er war halt viel zu kurz in diesen Untersuchungen in einem zivilen Krankenhaus. Und was auch sehr erschreckend ist, was Pflegerinnen und Pfleger aus diesem Krankenhaus berichtet haben, er war die ganze Zeit an Handschellen gefesselt bei jeder Untersuchung. Und da er selber ja sich nur noch bedingt bewegen konnte, teilweise unter starken Corona-Symptomen litt, also Atemnot und fieberähnliche oder grippeähnliche Zustände, es muss ihm wohl sehr schlecht gegangen sein zu diesem Zeitpunkt, war trotzdem die ganze Zeit gefesselt und damit noch weiter gehandicapt. Und es gibt wirklich schlimme Bilder, schlimme Fotos, die dort Pflegepersonal von ihm gemacht haben und im Internet veröffentlicht haben und auch den Unterstützern und der Verteidigung von Mumia Abu-Jamal zugänglich gemacht haben, denn die hatten natürlich überhaupt keine Möglichkeit, an ihn heranzukommen. Es sieht so aus, als ob sie diese Herzinsuffizienz, die halt auch zu einer Verschleimung des Brustkorbs führt, dass sie insofern behandelt haben, dass sie Medikamente dagegen geben und aus seinen Lungen viel von diesem Schleim abgepumpt haben, was er selber bestätigt hat, eine große Erleichterung für ihn war. Er hat am 4. oder 5. März war es ihm möglich, mit Unterstützerin zu telefonieren und davon zu berichten. Und ja, wir wissen jetzt nicht genau, wie er Corona überwunden hat. Wir wissen, dass er schon bis letzte Woche, also eine Woche nach seiner Erkrankung, 15 Kilo verloren hat. 15 Kilo für einen großen Mann sind vielleicht nicht so viel wie für einen kleiner gebauten Menschen. Allerdings hat er die in sehr kurzer Zeit verloren und alle, die das schon mal erlebt haben, schon mal durchgemacht haben, die wissen, dass es zu einem enormen Kraftverlust führt und nicht nur muskulär, sondern auch kreislaufmäßig unheimlich große Probleme mit sich bringt. Er hat schon seit Jahren diagnostizierten Bluthochdruck, er hat Diabetes, Altersdiabetes aufgrund der mangelnden Bewegung und der schlechten Ernährung im Knast, das ist größtenteils Mikrowellenessen, was dort durch die Zellentüren geschoben wird, hat er halt sehr viele Blutgefäßerkrankungen und er hat durch die viel zu spät behandelte Hepatitis C, das war ja vor 4 Jahren ein großes Thema, inzwischen zahlreiche Folgeerkrankungen, weil er hat eine Leberzirrhose, eine kaputte Leber. Und es gibt erschreckende Fotos allein von seinen Füßen und anderen Hautflächen, die mit starken Schuppen, das sind eigentlich schon keine Schuppen, das ist eher so wie so eine Elefantenhaut oder Hornhaut, die sich darüber all drauf bildet. Medizinisch kann ich das nicht erklären. Es gibt Berichte darüber, warum das so ist und warum das von seiner Leberzirrhose herrührt. Wer sich da genauer interessiert oder überhaupt für alle diese Informationen, die ich gerade erzähle, den verweise ich auf zwei Webseiten. Die eine ist deutschsprachig, die heißt freiheit-für-mumia.de. Und das andere ist eine amerikanische Webseite, US-amerikanische, die heißt mobilizationformumia.com. Und da kann man auch diese Bilder sehen und natürlich viele Berichte. Hat ein Vertrauensarzt, Dr. Alvarez, der konnte ihn in der gesamten Zeit einmal im Besuchsbereich, im Besuchsraum des SCMA-Neugefängnisses in Augenschein nehmen. Er wurde nicht reingelassen zu ihm oder auch nicht in die Krankenstation, auch nicht ins Krankenhaus, obwohl er zugelassener Arzt und von Mumia beauftragter Arzt ist. Aber Gefängnisse haben da ihre eigene Vorstellung über die Gesundheitsversorgung von Gefangenen. Und sie wollen schon gar keine Vertrauensärzte da haben. Sein Vertrauensarzt hat gerade in den Zusammenhang mit der Leberzirrhose, den er ja schon seit Jahren bei ihm versucht zu behandeln, und zwar im Besuchsraum, das muss man sich mal vorstellen, Gefangene müssen sich da im Besuchsraum einer ärztlichen Untersuchung unterziehen, weil es anders nicht möglich ist. Der hat all diese Sachen aufgelistet, über die ich gerade geredet habe, hat die natürlich medizinisch genauer erklärt, als ich mit meinem laienhaften Verständnis das hier im Radio kann. Und hat gesagt, es sind viele, viele unterschiedliche Behandlungen notwendig. Natürlich gibt es Zusammenhänge zwischen den einzelnen Erkrankungen. Aber eins ist ganz klar, unter den Bedingungen, die ein beinahe 67 Jahre alter Mann, der seit 40 Jahren unter härtesten Bedingungen im Gefängnis gesessen hat und immer noch sitzt, und den geringen Behandlungsmöglichkeiten und auch Willen der zuständigen Behörden, ist eine Behandlung nicht möglich. Die einzig erfolgsversprechende medizinische Behandlung für Mumia Abu-Jamal ist Freilassung. The war against us all. This war in Iraq isn't the end, it's the beginning of wars to come. All around the world, at the whim of the neocons in the White House. This is the Bush Doctrine come to life. War, war, and more war. War brought to you by the big corporate masters who run the show. This isn't just a war on Iraqis or Afghanis or even Arabs or Muslims. It is ultimately a war on us all. That's because the billions and billions of dollars that are being spent on this war, the cost of tanks, rocketry, bullets, and yes, even salaries for the 125,000 plus troops, is money that will never be spent on education, on healthcare, on the reconstruction of crumbling public housing, or to train and place the millions of workers who have lost manufacturing jobs in the past 3 years alone. The war in Iraq is, in reality, a war against the nation's workers and the poor, who are getting less and less while the big defense industries are making a killing, literally. What's next? Iran? Syria? North Korea? Venezuela? We've already seen the corporate media play megaphone to the White House to build and promote a war based on lies. War is utilized by the imperialists, first and foremost, to crush internal enemies. We're seeing the truth of its insight when we see the sad state of American education, the rush of seniors to buy affordable medications from the Canadians because American drugs are just too expensive, the threatened privatization of Social Security, and the wave of repression that comes with an increasingly militarized police. This is a war on all of us. And the struggle against war is really a struggle for a better life for the millions of folks who are in need here in this country. The fight against the war is really to fight for your own interests, not the false interests of the defense industries or the corporate media or the White House. Down with the wars for empire. From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal. Radioaktiv Berlin. Wir machen heute ein Spezial über den afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal, politischer Gefangener in den USA seit 1981. Also schon lange bevor Julian Assange überhaupt das Handwerk des Journalismus aufnahm, gab es namhafte Journalisten in den USA, die für ihre Arbeit fertig gemacht wurden, mit der Todesstrafe bedroht wurden oder wie im Fall von Mumia, nicht nur das, das hat er alles schon hinter sich, immer noch festgehalten werden und jetzt im hohen Alter mit harten gesundheitlichen Problemen im Gefängnis zu kämpfen haben, ohne dass es eigentlich ein Verfahren gegen sie gibt. Es ist sogar ein Revisionsverfahren angesetzt, aber das wird permanent verzögert. Darauf gehen wir später in der Sendung noch ein. Ich wollte jetzt einfach mal für alle Hörerinnen und Hörer, die mit der Person Mumia Abu-Jamal vielleicht nicht so vertraut sind, viele haben den Namen mal gehört, aber wissen nicht genau, wer ist das eigentlich, einen kurzen Beitrag hier einspielen. Den hat mir das bundesweite Netzwerk für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Da geht es um die Person Mumia Abu-Jamal, sehr speziell um seine Kindheit und Jugend, die ihn in Philadelphia in den 50er und 60er Jahren geprägt hat. Hört selbst. Wer ist Mumia Abu-Jamal? Aus dem Buch von Terry Bisson, On a Move, die Lebensgeschichte von Mumia Abu-Jamal. Die PGs sind Sozialsiedlungen, in denen die armen Kinder wohnen. Seht ihr die Kinder da im Kreise sitzen? Der Ältere unter ihnen, 6 oder 7, erzählt ihnen Geschichten. Alle diese Kinder werden später ihre eigene Geschichte haben und der Erzähler wird als Mumia Abu-Jamal bekannt sein, der berühmteste politische Gefangene der Welt seit Nelson Mandela. Mumias Geschichte beginnt weit von den PGs entfernt. Wir können den ganzen Weg nach Afrika zurückgehen, zu der Zeit, als es seiner Jugend beraubt wurde. Auf den Sklavenschiffen gab es wenig alte Leute. Oder zurück in den Süden, der Stein für Stein von den Sklaven aufgebaut wurde. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg erhielten die Schwarzen keinen Lohn und keine Entschädigung. Und keine Freiheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen in einer der größten Wanderbewegungen der Weltgeschichte viele Schwarze in den Norden. So zog auch die Familie von Edith Cook nach Philadelphia. Am 24. April 1954 brachte Edith ihren Sohn Wesley zur Welt. Er war nicht ihr erstes und auch nicht ihr letztes Kind. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, und die PGs waren genauso ein Dorf. In den 50er und 60er Jahren befand sich Philadelphia im Niedergang. Schuld daran waren natürlich die Schwarzen. Eine Standarderklärung in den USA für alle Schwierigkeiten. Die Antwort der Stadt darauf bestand in einem wandelnden Polizeiknüppel namens Frank Rizzo. Die Straßen Philadelphias waren unter Rizzo gefährlich für die Schwarzen. Einer der Lehrer an Wesleys Schule kam aus Kenia. Er brachte den Kindern Swahili bei und gab ihnen kenianische Namen. Wesley gefiel sein Name so sehr, dass er ihn behielt, Mumia. Mumia war 14, als er mit Freunden bei einer Kundgebung gegen einen rassistischen Präsidentschaftskandidaten protestierte. Sie wurden verprügelt und riefen die Polizei um Hilfe, worauf die Jugendlichen im Krankenhaus landeten und Mumia von seiner Mutter nicht wiedererkannt wurde. Die Polizei hat mich direkt in die Black Panther Party geprügelt, erzählte Mumia später. Die Black Panther Party wurde 1966 gegründet. Die Gründerinnen schöpften ihren Mut und ihr Engagement aus der tiefen Quelle von 400 Jahren Widerstand gegen Sklaverei und Rassentrennung, bezogen ihre Ideologie von den führenden nicht-kapitalistischen und nicht-weißen Denkern der damaligen Zeit, wie zum Beispiel Malcolm X, und brachten ihr Temperament und ihren Wagemut direkt von der Straße mit. Ihre Botschaft war einfach: Power to the people, die Macht dem Volk. Macht war Freiheit. Und Freiheit war nicht die Abwesenheit von Unterdrückung, es war der aktive Kampf dagegen. Es ist auch heute immer noch lohnend, sich das 10-Punkte-Programm der Panthers anzusehen. Sie mussten Mumia nicht überzeugen, sie mussten ihn nur bei sich aufnehmen. Mumia wurde Redaktionsmitglied der Zeitung der Panthers. Diese bot ihm die Möglichkeit, eine neue Leidenschaft zu entdecken, das Schreiben. Mit 15 wurde er zum Verantwortlichen der Philadelphia Panthers für Informationen. Die Panthers wurden von Anfang an lückenlos überwacht. Sie waren der wichtigste Gegenstand von COINTELPRO, ein vom FBI entwickeltes Programm der systematischen Bespitzelung von Oppositionellen bis hin zum Mord. Es bedeutete automatisch Probleme für alle Schwarze, die versuchten, ihre elementarsten Menschenrechte in Anspruch zu nehmen. Mumias FBI-Akte erfüllte sich bald mit detaillierten Berichten in über 700 Seiten. Im Dezember 1969 wurde Fred Hampton, Vorsitzender der Chicagoer Panthers, schlafend in seinem Bett von der Polizei ermordet. Mumia sprach auf einer der Gedenkveranstaltungen und traf dabei die Feststellung, dass dieser Mord bestätigt, dass die politische Macht aus den Gewehrläufen kommt. 12 Jahre später benutzte der Staatsanwalt diese Formulierung, um Mumias Verurteilung zum Tode durchzusetzen. Co-Intel-Pro zeigte Wirkung, die Panthers zerstritten sich und Mumia verließ im Oktober 1970 die Partei. Am 18. Juli 1971 wurde sein erster Sohn Jamal geboren und Mumia wurde Vater von Jamal, Mumia Abu Jamal. Später kamen noch Latifa und Mazi dazu. Und er begann ein Studium am Goddard Village in Vermont. Das College hatte einen kleinen Radiosender und Mumia entdeckte seine neue Liebe. Radio war ein direkteres Medium als das gedruckte Wort. Er konnte seine Fähigkeiten als Autor mit seiner Stimme verbinden, die ihn später berühmt machte. 1974 machte Mumia seine erste Radiosendung in Philadelphia. Die Leute hörten jetzt zum ersten Mal von Polizeibrutalität und Diskriminierung bei der Wohnungsvergabe. Er verstand seinen Job als Verantwortung gegenüber der schwarzen Gemeinschaft, zu recherchieren und zu informieren. Er wurde Hier spricht Mumia Abu Jamal und entwickelte sich schnell, aber sicher zur Stimme der Unterdrückten. Mumia traf mit Move zusammen, weil er Journalist war. Die Move-Leute waren umstritten, konfrontativ, streitbar und vulgär. Mumia gefiel ihre Direktheit und Ehrlichkeit. Move hatte ständig Schwierigkeiten mit der Polizei. Im Frühjahr 1976 wurde bei einem Angriff der Polizei ein Baby zu Tode getreten. Mumia berichtete darüber. Und über die Belagerung des Move-Hauses im März 1978, bei der am Kugelhagel seiner Kollegen ein Polizist starb. Bei der darauffolgenden Pressekonferenz stellte Mumia bohrende Fragen. Zuvor hatte er bereits die diskriminierende Verwendung staatlicher Wohnbaugelder durch Bürgermeister Rizzo enthüllt. Rizzo bekam einen Wutanfall. Eines Tages wird man sie für ihr Treiben verantwortlich machen und zur Rechenschaft ziehen. Mumia wurde zum Vorsitzenden der Ortsgruppe der Vereinigung Schwarzer Journalisten gewählt. Er war voller Hoffnung. Auf die große Karriere wartete er noch, aber er recherchierte weiter für Geschichten und arbeitete an neuen Sendungen. Weil er seine Familie versorgen musste, nahm er einen Job als Taxifahrer an. Nachdem er zweimal mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt worden war, besorgte er sich eine Pistole. Mumia war nicht der Einzige, der Probleme mit der Polizei hatte. Sein Bruder Billy war Straßenhändler und wurde von der Polizei permanent drangsalisiert. Es war der 9. Dezember 1981. Mumia kam mit seinem Taxi über eine Kreuzung und sah, wie ein Polizist mit einer Stablampe einen Schwarzen verprügelte. Mumia wusste sofort, dass es Billy war. Er fuhr zur Seite und sprang aus dem Taxi. Lynn Washington, Mumias Freund und Kollege, fuhr zum Tatort. Da waren die Autos, das Blut auf der Straße und sonst nichts. Kein Mensch war zu sehen. Der Tatort war nicht abgesichert worden, keine Absperrung, keine Patrouille. Jeder konnte zu den Autos gehen und alles anfassen oder herausnehmen oder hineinlegen, was er nur wollte. Die Polizei brauchte keine Beweise. Sie musste sich nicht an ihre eigenen Vorschriften halten. Sie hatten den Mann, den sie wollten. Der Rest war nur noch eine Formalität. Sentenced to death in America, just like so many blacks, taking a fall for a murder he didn't even commit. They don't have any proof, they can't charge him with this bogus shit. Slam him in jail and throw away the key. You know the police made the witnesses change their testimony, trying to frame this brother all along, 'cause he speaks out against Babylon. Warten auf den Tod. Mumia verfasst Bücher, erntet Schreibverbot. Indessen schweigender Frust in den Communities. Die USA verteilt Crack und tut ein Übriges. Das ist kein Einzelfall, nur ein weiteres Kapitel für Gesetz als staatliche Gewalt mit anderen Mitteln. Mumia Abu Jamal sitzt direkt an der Quelle. Politischer Gefangener in den Katakomben der Hölle. No compromise and not being a time is to spend your whole life being locked down. Mumia schreibt für die Black Panther Party. Amerika hetzt wie zuletzt unter McCarthy. Springer wettert auf die linken Studenten. Doch Mord. In welcher Zeitung las man über Panther Fred Hampton? Vom FBI ermordet, nachts in seinem Bett. Sie versuchten es vergeblich, auch mit Geronimo Pratt. Nahm ihn stattdessen wie Mumie einen Mord angedichtet. Politische Gefühle in die Knäste geschichtet. As a Black Panther, Mumia was dread. Putting into practice what the revolution said. The need for the Panthers, it was plain to see. To bring down the United States of hypocrisy. 1980, Mumia schreibt als freier Journalist. Voice of the Voiceless, der sich an der Wahrheit misst. Ein Polizist ermordet Willie Johnson Green. Mumia berichtet und ist mittendrin. In den Straßen Philadelphias ist Krieg ausgebrochen. Der Mörder ist ein Cop und wird freigesprochen. Wenig später sitzt Mumia ohne jeden Beweis. Sein Prozess ist eine Farce, die Geschworenen weiß. Bell is broken, it has yet to ring. All this crap about freedom is making me holler. The only God they know is on the back of a dollar. Freiheit, was für ein absurder Begriff. Jedoch die Freiheit, die Mumia Abu Jamal betrifft, ist eine, die mit glasklarer Tinte schreibt. Die Risse in die Gefängnismauern treibt, vor denen die Hüter der Lüge sich zusammenrotten, um ihr eigenes Rechtssystem zu verspotten. Auf dem Richterstuhl ein offener Faschist, der Mumia ermorden will, weil er redet und schwarz ist. Abu has a message and he's taking up the pen to show us the deal, the situation we're in. The CIA is right, it's slinging crack on the block. And call the police, send the youth to jail and have them crush rocks. Don't you tell me about justice in the land of the free. Take a look at death row and take a look at me. Es geht hier nicht um amerikanische Gerechtigkeit. In 18 Jahren Todeszelle waren sie dazu nicht bereit. Aus hysterischer Angst vor Mumias Wahrhaftigkeit. Das ist es, was mich auf die Straße treibt. If you're black, white, yellow, brown or red, check out what Mumia's saying said. No easy way out, no homogenized solution. Our only hope to end this madness is revolution. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg am Mittwochnachmittag. Wir haben heute eine Sondersendung, ein Spezial über Mumia Abu-Jamal, einen Radiokolumnisten und Radiojournalisten, der seit 1981 politischer Gefangener in den USA ist. Davor eine sehr erfolgreiche Karriere als afroamerikanischer Journalist in Philadelphia in den USA absolviert hat als Radiojournalist und für seine Berichterstattung letztendlich, seine kritische Hinterfragung von Polizeigewalt und von korrupten und autoritären Verhalten, gerade gegenüber People of Color, durch die damalige Stadtverwaltung ins Fadenkreuz der Behörden geriet und ihm ein Verbrechen untergeschoben wurde, das einfach völlig haltlos ist und das eigentlich jetzt auch zur Wiederverhandlung ansteht. Aber er sitzt nach wie vor in Haft, fast 40 Jahre, eine unvorstellbar lange Zeit, wenn man von ja, bundesdeutschen Verhältnissen vielleicht ausgeht. Es gibt Länder in Europa, wo sowas auch existiert, zum Beispiel in Spanien. Aber in den USA ist das nicht ungewöhnlich, gerade für sogenannte Radikale. Das sind oft Leute, ja, die politisch abweichende Meinung oder sagen wir eine linke kritische Haltung gegenüber Behörden an den Tag legen. Da ist das gar nicht ungewöhnlich, dass die solche langen Haftstrafen absitzen. Vor allen Dingen, wenn sie People of Color sind. Mumia Abu-Jamal war in seiner Jugend Mitbegründer der Black Panther Party, das haben wir vorhin in dem Beitrag gehört. Er ist seit dem Anfang März an Covid, Corona erkrankt. Er hat viele andere Krankheiten. Ich hatte das eingangs in der Sendung schon versucht, ein wenig genauer zu beschreiben. Und das Ganze ist natürlich nicht unkommentiert geblieben. Es gibt zahllose, wirklich zahllose Artikel und Berichte und auch Kommentare in US-amerikanischen Medien, natürlich den großen Konzernmedien, aber auch vielen unabhängigen Blogs und Nachrichtenseiten im Internet und auch Videobeiträgen. Es ist wirklich nicht mehr zählbar. Ich verfolge den Fall schon seit vielen Jahren. Ich habe selten ein so hohes Presseaufkommen gesehen wie in den letzten Tagen. Ich will einfach mal ein paar bundesdeutsche Reaktionen herausgreifen. Zum Beispiel fordert die VVN-BDA, also der Bundesvorstand der Verfolgten und Vertriebenen des Nazi-Regimes und Bund der Antifaschisten, die fordern eine angemessene medizinische Behandlung für Mumia Abu-Jamal und jetzt seine Freilassung. Die haben eine sehr lange Erklärung rausgegeben. Ihr könnt, wenn ihr das im Internet nachschauen wollt, könnt ihr einfach mal auf die Seite der vvn-bda.de gehen und dort die Pressemitteilung heraussuchen. Mumia Abu-Jamal an Corona erkrankt, wir fordern seine Freilassung. Die ist am 4. März erschienen, diese Pressemitteilung. Eine weitere Erklärung hat Saklin Nastic veröffentlicht. Sie ist Mitglied des Bundestages für die Partei Die Linke. Sie sitzt dort im Menschenrechtsausschuss. Und sie hat ebenfalls am 4. März gesagt, Mumia Abu-Jamal und alle anderen politischen Gefangenen sofort freilassen. Ihr findet diese Erklärung im Internet unter www.jacqueline-nastic.de und dann müsst ihr halt nach der Erklärung zu Mumia suchen. Die ist vom 4. März 2021. Das hat uns sehr positiv überrascht, denn es ist selten, dass Mitglieder des Bundestages sich zu solchen Fällen äußern. Wir wissen allerdings im Fall von Mumia Abu-Jamal, dass die meisten Politikerinnen und Politiker dieser verschiedenen Fraktionen und zumindest die menschenrechtspolitischen Sprecher über seinen Fall sehr genau informiert sind. Das haben wir bereits 2016 gesehen, als sich die Bundesregierung sogar über die EU-Menschenrechtskonsultation mit der USA für seine medizinische Behandlung gegen Hepatitis C einsetzte. Also auch wenn sie in der Öffentlichkeit wenig zu ihm sagen, sie wissen, dass Mumia Abu-Jamal ein verfolgter Journalist aus den USA ist und dass es durchaus angemessen ist, zumindest seine medizinische Behandlung zu fordern. Seine Freiheit, das trauen sich die wenigsten. Ja, es gab viele Artikel natürlich im deutschsprachigen Raum, in der Jungen Welt, der Tageszeitung waren viele im Neuen Deutschland, in der Medien... autonomen Internetplattform de.indimedia.org gibt es einiges, was erschienen ist. Das werde ich jetzt vielleicht gar nicht im Einzelnen vorlesen. Es gab viele, viele Artikel in den USA, sowohl von linken Zeitungen als auch von reinen Nachrichtenplattformen, aber natürlich auch von den großen Tageszeitungen oder Wochenzeitungen im Bundesstaat Pennsylvania und vor allen Dingen in Philadelphia. Die Philadelphia Tribune hat gleich zwei große Berichte über Mumia gebracht. Am 8. März wurden die veröffentlicht. Eins, das haben sie seinem Gesundheitszustand gewidmet. Es war übertitelt am 8. März mit Mumia Abu-Jamal loses 30 pounds while recovering from COVID-19. Wer das mal im Original lesen will, im Internet, tippt ein phillytrip.com. Also Philly wird mit Y geschrieben, das ist die Kurzform für Philadelphia mit Doppel-L und Y, Philly. Und dann statt Tribune nur Trip, also T-R-I-B und dann .com, phillytrip.com. Und gibt da einfach mal in die Suchmaschine der Zeitung Mumia Abu-Jamal ein. Das ist eine schwarze Wochenzeitung, durchaus bürgerliche. Aber es ist sehr interessant, weil die gerade in Fragen rassistischer Polizeigewalt, und das ist ja eine der zentralen Fragen in Mumia Abu-Jamals Fall, sehr klar Stellung beziehen. Anders als andere bürgerliche Zeitungen in den USA. Und da eben dieser sehr aufschlussreiche Bericht über seinen Gesundheitszustand. Und ein zweiter Artikel, der bezieht sich auf eine Online-Veranstaltung, die die US-Mumia-Bewegung am 6. März gemacht hat, also auch schon vor fast anderthalb Wochen. Sehr beeindruckende zweieinhalbstündige Online-Stream-Veranstaltung, in der Leute aus den gesamten USA zugeschaltet waren und sehr interessante Beiträge waren, nicht nur zu Mumia Abu-Jamal, sondern zu vielen Aspekten der rassistischen Polizeigewalt und auch der sehr rassistischen Justiz und der Repression politischer Art, die in Philadelphia oder auch in anderen Teilen der USA gang und gäbe ist und von der wir hier in den Medien sehr, sehr wenig erfahren. Da hat die Philadelphia Tribune auch einen Artikel drüber geschrieben, der heißt Mumia Abu-Jamal Supporters Make Case for His Release in Virtual Street Meeting. Die Mumia-Bewegung hat das ein Virtual oder virtuelles Straßentreffen genannt, weil sie eben Leute aus der gesamten Bewegung zusammenbringen wollten und in Zeiten der Pandemie sowas auf der Straße natürlich nicht so einfach möglich ist, obwohl solche Proteste auch passieren in den USA. Aber dass eben ein Jahr von ungefähr 700, 800 Leuten gleichzeitig gestreamte, also gesehene und Veranstaltung im Internet. Ich habe mir die selber auch angeschaut. Ich hatte manchmal sprachlich Probleme, alles zu verstehen, was dort gesagt wurde. Aber ich kann sagen, die Breite der Bewegung für Mumia Abu-Jamal war beeindruckend. Also es waren natürlich viele Leute dabei, die schon lange an diesem Fall arbeiten. Mir persönlich auch seit 10, 20, teilweise 30 Jahren geläufig sind, allen voran Pam Africa natürlich, die so ein bisschen das lokale, aber auch das internationale Gesicht der Bewegung geworden ist, oder Johanna Fernandez, die ja ursprünglich letztes Jahr zu Beginn der Corona-Pandemie eigentlich hier eine Infotour durch die Bundesrepublik machen sollte, das fiel ja leider aus bekannten Gründen aus. Oder auch Noelle Hanrahan, die Prison Radio seit vielen Jahren aufgebaut hat und nicht nur Mumia, sondern auch 50 andere Gefangene aus verschiedenen Knästen der USA als Korrespondenten dort in Prison Radio veröffentlicht und sich um deren Belange kümmert. Solche Leute waren mir schon lange bekannt, aber es waren unheimlich viele jüngere Teilnehmer und Teilnehmer aus der Black Lives Matter Bewegung, den vielen verschiedenen neuen Gruppen, die entstanden sind, die ganz klar gesagt haben, Mumia ist einer unserer Bewegung, einer unserer Älteren aus der Bewegung, der für genau dieselben Ziele kämpft, für die wir in den letzten Jahren auf der Straße sind oder eben auch in anderen Geschichten, in denen wir aktiv sind. Und Mumia wird vom Staat gefoltert, er wird vernachlässigt von seiner Gesundheit und er gehört schon längst freigelassen und wir gucken uns das jetzt nicht mehr länger an und holen ihn da raus. Da waren einige ziemlich beeindruckende Reden und der Philadelphia Tribune hat einen sehr ausführlichen Artikel dem Ganzen gewidmet und das, ja, das sind Sachen, die wir vor Mumia schwere Erkrankung so in der Form nicht gesehen haben. Es gab dann verschiedene große Gewerkschaften, die sich an die Seite von Mumia Abu-Jamal gestellt haben. In den USA zum Beispiel die International Longshore and Warehouse Union. Das ist an der Westküste der USA vertretene Gewerkschaft von Hafenarbeiterinnen und Arbeitern und Kranführerinnen und Kranführern, die halt im Prinzip für die gesamte maritime Logistik zuständig sind. Die haben, als Mumia Abu-Jamal in den 90er Jahren einen Hinrichtungsbefehl hatte, 1999, haben die sogar einen eintägigen Streik durchgeführt. Und das haben sie nochmal wiederholt am 1. Mai vor einigen Jahren, als der Krieg in Afghanistan richtig eskaliert war und sie dort auch gegen die Verschiffung von Kriegsmaterial einen Streik eingelegt haben. Also eine sehr kämpferische Gewerkschaft, anders als diese Sozialpartnerschaft-Gewerkschaften hier in der Bundesrepublik. Allerdings ist diese Gewerkschaft sehr groß. Sie ist die einzige große Gewerkschaft an der Westküste der USA. Und die haben sich eindeutig hinter Mumia Abu-Jamal gestellt. Sie fordern seine Freilassung und die aller anderen von der Pandemie gefährdeten Gefangenen. Und sie haben alle ihre Gewerkschaftsmitglieder aufgefordert, sich an der Telefon-, Fax- und E-Mail-Aktion an die zuständigen Behörden im Bundesstaat Pennsylvania zu beteiligen, wo Mumia festgehalten wird und dort eben sich für seine Freilassung einzusetzen. Sehr beeindruckend. Eine weitere Gewerkschaft, die sehr groß ist, nämlich die größte Gewerkschaft Südafrikas, die heißt abgekürzt NUMSA oder auch South African Union for Metal Workers im Englischen übersetzt, die haben einen Brief, einen offenen Brief geschrieben an den Gouverneur von Pennsylvania namens Tom Wolf in Unterstützung für Mumia Abu-Jamal und sie fordern Tom Wolf auf, das einzig Richtige zu machen, was er auch formal tun kann und als Gnadenerlass Mumia Abu-Jamal für seine sofortige medizinische Behandlung freizulassen. Ja, also zwei sehr große Gewerkschaften, die eben auch erkannt haben, dass Mumia Abu-Jamal, der sich immer für die Leute, die keine Stimme hatten und die unter den Auswirkungen von Kapitalismus und brutalem Kolonialismus, Imperialismus zu leiden haben, der sich immer für die eingesetzt hat. Und da erkennen eben Gewerkschaften ganz klar, dass sie sich an seine Seite stellen müssen. Es gibt noch weitere Beispiele, aber vielleicht die beiden mal vorweg. Dann gibt es interessante Artikel aus der afroamerikanischen Presse. Vielleicht mal eine zitiert vom 11. März, New Amsterdam heißt die. Das ist, wer sich in der Kolonialgeschichte der USA auskennt, wird wissen, für was das steht. New Amsterdam hieß die Stadt, heutige Stadt New York, als sie noch holländische Kolonie war. Und als sie dann in englischen Kolonialbesitz übergibt, wurde sie in New York umbenannt. Der New Amsterdam ist eine afroamerikanische Zeitung. Warum die sich in diese alte Tradition stellen, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Wahrscheinlich könnte man das rausfinden, wenn man sich mit der Zeitung länger beschäftigt. Ich habe es, gestehe, vor dieser Sendung nicht getan. Jedenfalls habe ich dort einen sehr interessanten Artikel gelesen und er sagte, stellt euch vor, es wäre eine Selbstverständlichkeit, wenn die vielen berühmten Celebrities oder ja, VIPs würde man hier sagen, die es aus den 60er Jahren ja noch gibt, die noch leben und die auch in den Medien immer noch vertreten sind. Stellt euch mal vor, wenn diese Leute sich zur Unterstützung eines Black Panthers, der in den 1960er Jahren diese Partei mit aufgebaut hat, mit zivilen Ungehorsam in Philadelphia vor ein Gerichtsgebäude oder das Büro des Staatsanwalts stellen würden, der sein Verfahren blockiert und dort so lange das Ganze blockieren, bis die Medien in den USA gar nicht mehr anders können, als flächendeckend darüber zu berichten. Dann sagte, stell dir vor, alle fortschrittlichen afroamerikanischen Predigerinnen und Prediger, die ja eine große Bedeutung in der Community haben, würden auf all ihren Kanälen einfach mal das Schicksal eines Freedom Fighters wie Mumia Abu-Jamal einbeziehen in ihre Reden. Stell dir mal vor, das wäre alles sichtbar. Stell dir mal vor, tausende von Menschen würden in Philadelphia und anderswo in den USA auf den Straßen stehen. Denn tausende, zehntausende, wahrscheinlich hunderttausende verfolgen das gerade mit, kommen aber halt nicht aus der Zuschauerinhaltung heraus, um sich zu positionieren. Das ändert sich zwar, also es ist wirklich, wie gesagt, alle jeden Tag ohne jetzt anstrengend zu suchen, erscheinen 3 bis 4 Artikel irgendwo in den USA. Wahrscheinlich sind es noch mehr, die auf meinem Radar gar nicht auftauchen. Aber die Massendemonstration, das hat es bisher noch nicht gegeben. Eine sehr interessante hat es gegeben, darüber erzähle ich euch gleich nach einer Musik, denn jetzt habe ich furchtbar lange gequatscht. Watching you too. Ja, die Sendung Radioaktiv Berlin im Freien Radio Berlin-Brandenburg. In Potsdam könnt ihr uns auf der 90,7 empfangen und in Berlin in weiten Teilen auf der 88,4 FM. Wir sind gerade in einem Schwerpunktbericht über den gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal, der schwer erkrankt ist und dessen Freilassung von vielen in den USA gefordert wird. Ich wollte euch eigentlich jetzt was über Proteste und Demos erzählen. Vielleicht nur ganz kurz, weil uns rennt hier wirklich die Zeit davon. Ich wollte auch noch ein paar andere Sachen hier in der Sendung euch präsentieren. Es gab am vergangenen Wochenende zwei Demos, die ein bisschen Aufsehen erregt haben. Eine in Philadelphia selber, und zwar vor dem Büro oder der Staatsanwaltschaft. Zu dem Staatsanwalt und warum der so eine zentrale Rolle in der jetzigen Auseinandersetzung spielt, das hört ihr gleich nach diesem Bericht. Und dann noch eine in San Francisco. Dort haben die Leute einen anderen Staatsanwalt in eine Demo dorthin gemacht. Und das ist ganz interessant. Es gibt ja in den USA eine Masseninhaftierung, also 2,14 Millionen Menschen, die gerade inhaftiert sind, plus fast 5 Millionen Menschen, die in irgendwelchen Freigangsprogrammen oder jedenfalls völlig ohne Bürgerrechte dastehen und unter Kontrolle der Justiz. Und all das ist ja nur möglich mit einer gigantischen Aburteilungsmaschine, die die Justiz dort darstellt. Und genau deswegen hat sich eine sogenannte Reformbewegung der Staatsanwaltschaften gebildet. Also Leute haben jahrzehntelang andere Gefangene als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte verteidigt und haben gesagt, wir müssen das System von innen heraus ändern. Und dem Beispiel des Staatsanwalts aus Philadelphia, Larry Krasner, sind inzwischen viele, viele Staatsanwälte in den USA gefolgt. Sie haben sich als ehemalige Strafverteidigerin und die sich für Strafrechtsreform und für die Abschaffung der Masseninhaftierung dort einsetzen, haben sich zum Staatsanwalt wählen lassen, was ja ein politisches Mandat in den USA ist, also Leiter einer der Anklagebehörde in ihrer Gemeinde. Und in San Francisco sitzt ein guter Freund von Krasner aus den USA, aus Philadelphia, der heißt Cesar Bodin, ist selber Kind politischer Gefangener. Sein Vater ist ein recht bekannter politischer Gefangener, heißt David Gilbert, war Mitglied des Weather Underground, ist für 75 Jahre ins Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er die Black Liberation Army bei einem Geldtransporterüberfall 1981 unterstützt hat. Dieser Staatsanwalt hat seine Kindheit damit verbracht, seinen Vater in Hochsicherheitstrakten zu besuchen und weiß sehr viel über die Repression und auch die Masseninhaftierung und den Rassismus im US-Justizsystem. Und dieser Staatsanwalt ist ein guter Freund und Kollege des Staatsanwaltes in Philadelphia, der sich da so gegen Mumia positioniert hat. Und die Demonstranten sind zu seinem Büro gezogen, er ist rausgekommen, er hat mit ihnen geredet und er hat ihnen versprochen, er hat es gleich an Ort und Stelle gemacht, an seinen Freund und Kollegen in Philadelphia zu kommunizieren, zu schreiben und zu sagen, was machst du da? Sorge für Gerechtigkeit in Mumias Fall. Also das ist eine sehr interessante Geschichte, wie also über ja von der Ost- zur Westküste hin sich verschiedene reformistische Kräfte jetzt vor Bewegungen, Unterstützungsbewegungen für Gefangene rechtfertigen müssen, aber das teilweise auch möglich ist, wenn man die Leute direkt erreichen und direkt mit ihnen reden kann. Und das sind Wege, die, glaube ich, in der Gefangenenunterstützung in Europa selten probiert und gegangen werden. Und wir haben ja hier oft dieselben Probleme gerade mit den reformistischen Regierungen, die in einigen europäischen Ländern regieren. Wir sind zwar alle geschockt und empört über das, was die teilweise da verzapfen, aber wir nehmen uns seltenst die Gelegenheit oder auch vielleicht die Dreistigkeit heraus, diese Leute mal in ihrem Arbeitsalltag zu unterbrechen und zu sagen, Moment mal, du hast deine Wahl mit ganz anderen Standpunkten angetreten. Und jetzt lässt du gerade Gefangene hier so im Regen sitzen. Was ist los? Und genau das sind Protestformen, die in den USA scheinbar Wirkung zeigen. Hoffen wir eine positive. Was die Geschichte fast noch widerlicher macht und was wir vor zwei Wochen auch schon hier im Interview mit Michael Schiffmann angesprochen haben, was ich heute aber gerne nochmal vertiefen würde, ist die Tatsache, dass theoretisch ein sogenannter progressiver Staatsanwalt, der die Rassismus in der Polizei und die wirklich voreingenommene und rassistische Justiz aufrollen will, um Fehlurteile aufzuheben, dass der genau jetzt nicht einschreitet und sogar noch Blockaden in Mumias Revisionsverfahren reinzieht. Er will versuchen, das komplett zu verhindern. Und das ist etwas, was auf den ersten Blick nicht logisch erscheint. Es ist zwar nicht beispiellos, Aber als wir die Details des am 3. Februar 2021 von der Bezirksstaatsanwalt Philadelphia eingereichten Antrags in Mumias Revisionsverfahren lasen, mussten wir uns zunächst die Augen reiben. Die Ankläger, unter ihnen Bezirksstaatsanwalt Larry Krasner, fordern darin das Gericht auf, das neue Verfahren von Mumia gar nicht erst zu eröffnen, weil es angeblich, in Kurzform, bereits 1982 und 1995 abschließend behandelt worden sei. Dass seit Mumias Verurteilung von 1982 zahllose Beispiele für juristische Verfehlungen durch den Richter, verwiesen sei hier auf das abschließende US Supreme Court Urteil von 2011, oder auch zu Manipulation durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft, zu Rassismus in der Juryauswahl, Falschaussagen mit Verdacht auf Bestechung, Unterschlagung von entlastenden Beweisen etc. etc. im Raum stehen, scheint diese Staatsanwälte samt ihrem sogenannten progressiven Behördenchef Krasner überhaupt nicht zu interessieren. Krasner gewann nicht zuletzt mit den Stimmen der afroamerikanischen Community in Philadelphias 2017 die Wahl zum Bezirksstaatsanwalt, weil er versprach, mit der Korruption und dem Rassismus bei Polizei- und Anklagebehörden aufzuräumen, Unschuldige aus den Gefängnissen zu holen und die Massenhaftierung für die Bereiche zu beenden, für die er zuständig ist. Noch im Sommer 2019 sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender Democracy Now, Mumia Abu-Jamals Fall sei, Zitat, ein Mikrokosmos all dessen, womit progressive Anklagebehörden sich auseinandersetzen müssten, wenn sie versuchen, in die Vergangenheit zurückzugehen und Gerechtigkeit zu üben. Zitat Ende. Nun aber verteidigt Krasners Behörde gegen Mumia genau das, wogegen Krasner selbst 2017 in Philadelphia in den Wahlkampf zog. Während der amtierende Bezirksstaatsanwalt derzeit seine linken und antirassistischen Wählerinnen und Wähler beiseite schiebt und stattdessen Wahlkampf im konservativen Lager bis hin zu evangelikal-religiösen Gruppen betreibt, haben die Vereinten Nationen Menschenrechtsverletzungen durch die Polizei Philadelphias, die ja eigentlich durch Krasners Behörde kontrolliert werden sollte, noch im Jahr 2020 angeprangert. Es gibt dort einen Report und es gibt verschiedene Artikel darüber, der wahrscheinlich am verständlichsten aufbereitete ist im sogenannten Grid-Magazin unter dem Titel Philadelphia Police Human Rights Abuses Highlighted by the United Nations vom 4. März 2021 im Internet nachlesbar. Im November 2021 sind Neuwahlen für das Amt des Bezirksstaatsanwalts. Ob dann der sogenannte progressive Kandidat Krasner oder sein von der Fraternal Order of Police unterstützte Law and Order Herausforderer gewinnt, macht zumindest gegenwärtig für Mumia Abu-Jamal und tausende andere Gefangene aus der Metropole Philadelphia keinen Unterschied. Corona bedroht ihr Leben seit über einem Jahr und manche werden dann ohnehin nicht mehr am Leben sein. Für die Bewegung zur Unterstützung von Mumia Abu-Jamal kommt es jetzt darauf an, Krasner klarzumachen, dass er sich auf die Stimmen derer, die ihn 2017 gewählt haben, nicht verlassen kann, wenn er weiterhin seinen Anti-Mumia-Kurs fährt und darüber hinaus fortwährt, Rückzieher bei wichtigen Wahlversprechen zu machen, wie es leider gerade in letzter Zeit oft der Fall gewesen ist. Für deutsche Zuhörerinnen und Hörer sei darauf verwiesen, dass die Publikumsberlinale im Juni 2021 plant, eine dieses Jahr erscheinende Dokumentation über eben diesen Staatsanwalt Krasner zu zeigen, die sie selbst in den Zusammenhang des antirassistischen Kampfs in den USA stellt, also der Black Lives Matter Bewegung und so weiter. Wir werden darauf bestimmt in naher Zukunft noch eingehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass aus der Frimumia Bewegung da noch einige Verständnisfragen an die Berlinale gestellt werden, warum ein Staatsanwalt, der sich im Wahlkampf befindet in den USA, unter dem Thema Antirassismus dort gelistet wird, wenn er eigentlich das volle Gegenteil in seiner Behörde betreibt. Dazu in einer der späteren Sendungen sicher mehr. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Heute mit einer Schwerpunktsendung zum gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal, der schwer erkrankt ist an Corona und an einer Herzinsuffizienz leidet und ja wirklich lebensbedrohlich erkrankt ist. Und viele Menschen in den USA fordern inzwischen seine Freilassung. Ich habe das ja hier in der Sendung mit etlichen aktuellen Berichten versucht anschaulich zu machen. Gestern gab es auch in deutscher Sprache eine Streaming-Veranstaltung über Mumia Abu-Jamal. Die fand zum einen auf Big Blue Button in einem ja, halbwegs datenschleudersicheren Internetraum statt, aber sie wurde auch live auf YouTube gestreamt Und auf YouTube ist natürlich der Stream jetzt auch online verfügbar. Wenn ihr also auf so ein Konzernmedium gehen wollt, dann könnt ihr auf YouTube den Kanal von Anton Mestin heraussuchen. Der arbeitet im Berliner Frimumia-Bündnis mit. Und der hat dort den Mitschnitt der Veranstaltung online stehen. Und müsst ihr einfach nur den neuesten Eintrag von gestern, also vom 16. März, heraussuchen und könnt euch das anschauen. Da waren viele Hintergrundgeschichten, natürlich auch aktuelle Geschichten, noch um einiges wahrscheinlich vertiefter, als wir es heute hier in der Sendung machen konnten. Einige Sachen ähneln sich vielleicht. Aber wenn ihr so wollt, könnt ihr euch das anschauen. Das ist der YouTube-Kanal von Anton Mestin. Oder ihr wartet noch einige Tage, dann wird das wahrscheinlich auch auf den gängigen Frimumia-Seiten überall verlinkt sein. Es gibt ja in Berlin das mumia-hörbuch.de-Seite vom Berliner Frimumia-Bündnis. Oder aber auch die bundesweite Seite von allen Mumia-UnterstützerInnen. Die heißt freiheit-für-mumia.de. Für ist natürlich, es gibt keine Umlaute im Internet, wird mit UE geschrieben, genauso wie bei der Berliner Seite das Hörbuch mit OE natürlich geschrieben wird. Okay, das war's. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal selbst. Hoffentlich kommt er bald frei, hoffentlich erholt er sich und kann eine Rundreise auch mal durch Europa machen. Es gibt viele Menschen hier, die sich freuen würden, ihn zu begrüßen, und bei der Gelegenheit würde ich ihn auch bitten, einen neuen Radio-Jingle aufzunehmen, denn der, den wir jetzt hören, den hat er im Todestrakt eingesprochen, 1992, und ich hoffe, dass wir dann irgendwann mal einen neuen von ihm bekommen. Der Podcast dieser Sendung wird in einigen Stunden, so ich das schaffe oder andere bei uns, auf unserer Blogseite sein. Spätestens morgen wird er sicher sein. Der Blog heißt radioaktivberlin.nostate.net. Macht's gut. Und wir hören uns hier wieder in 2 Wochen. Tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal. Radioaktiv Berlin. Rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de